Einheit 3. Städte, Länder, Sprachen. 1.2. Was ist das? Das ist der Prater. Und wo ist das? In Wien. Aha. Und in welchem Land ist das? Wien ist in Österreich.